Ja. Und gleich geht's weiter mit dem dritten und letzten Kapitel dieses kleinen Buches, wie der Franz die Mama überraschte. Der Franz geht gern in den Kindergarten. Wenn er daran denkt, dass er bald in die Schule kommt, wird er traurig. Nicht, weil er Angst vor der Schule hat, nur weil er dann nicht mehr bei der Tante Lisi im Kindergarten sein kann. Der Franz mag die Tante Lisi sehr. Sie singt wunderschön. Sie ist auch wunderschön. Geschichten kann sie besser erzählen als die Mama vom Franz. Auch beim Turnen ist sie besser als die Mama. Wenn der Franz Handstand macht, sagt die Mama immer: Hör auf, du brichst dir noch das Kreuz. Aber die Tante Lisi ruft ganz begeistert: Toll, du wirst noch einmal Weltmeister. Und wenn der Franz sein Jausenbrot vergessen hat, schenkt ihm die Tante Lisi die Hälfte von ihrem Jausenbrot. Nur beim Basteln kommt der Franz mit der Tante Lisi nicht zurecht. Lauter langweilige Sachen muss der Franz im Kindergarten basteln: Kastanientiere, Foliensterne, Ketten aus Tonkugeln, Schiffe aus Nussschalen und Blumentöpfe aus Joghurtbechern. Wenn die Tante Lisi sagt, jetzt basteln wir, seufzt der Franz und zieht ein Gesicht und sehnt sich nach der Schule und denkt, dort machen sie nicht so ein Babykram, dort bauen sie Segelflieger und Burgen. Einmal sagte die Tante Lisi: Kinder, bald ist Muttertag, wir basteln jetzt etwas Schönes für die Muttis. Was denn? Fragten die Kinder. Ein Lesezeichen, sagte die Tante Lisi. Was ist das? Fragte der Franz. Die Tante Lisi zeigt dem Franz ein Stück Karton, einen länglichen Streifen, der war grün. Rote Buntpapierherzen klebten auf ihm. An einer schmalen Kante hatte er Fransen aus Wolle. Das ist ein Lesezeichen, sagte die Tante Lisi. Dem Franz gefiel der Kartonstreifen nicht besonders. Was tut man damit? Fragte er. Man legt ihn in ein Buch, erklärte die Tante Lisi. Dorthin, wo man zu lesen aufhört. Dann weiß man am nächsten Tag, wo man das Buch aufschlagen muss. Das braucht meine Mama nicht, sagte der Franz. Sie macht Eselohren in die Buchseiten. Ach, sicher nur, weil sie kein Lesezeichen hat, sagte die Tante Lisi. Der Franz glaubte das nicht. Kartonstreifen hatten sie zu Hause schließlich genug. Aber er wollte nicht mit der Tante Lisi streiten. Brav schnitt er einen Papierstreifen zurecht, schnipselte rote Herzen aus Buntpapier und flocht Fransen ein. Aber er dachte, den Schmarren schenke ich der Mama nicht. Ich denke mir was Besseres aus. Zuerst dachte sich der Franz eine Flasche Parfüm aus. Doch als er der Verkäuferin in der Parfümerie sein Geld zeigte, sagte die: Dafür kriegst du nicht mal einen Flaschenstöpsel. Was krieg ich denn dafür? Fragte der Franz. Ein gutes Stück Seife, sagte die Verkäuferin. Der Franz steckte sein Geld wieder ein. Seife fand er genauso dumm wie Lesezeichen. Dann fiel dem Franz ein, dass die Mama gar nicht gern ihr Auto wusch. Er nahm drei Blatt Papier und schnitt jedes in vier Teile. Mit den 12 Karten ging er zum Josef. Bitte, sagte er, schreib auf jede Karte Gutschein für eine Autowäsche, aber in Schönschrift. Wofür, du Blödmann? Fragte der Josef. Schenk ich der Mama zum Muttertag, sagte der Franz. Geht nicht, sagte der Josef. Ich schenke ihr nämlich schon 20-mal Autowäsche. Mit 32 Autowäschen kann die Mama nichts anfangen, so dreckig ist der Karren nicht. Der Franz war sicher, dass der Josef noch gar keine Gutscheine für die Mama gemacht hatte. Er war sicher, dass dem Josef die Gutscheine gar nicht eingefallen waren. Er dachte, jetzt hat er mir meine schöne Idee gestohlen. Weil der Franz aber ohnehin nicht gern Autos wusch, schenkte er dem Josef die gute Idee. Er dachte, mir fällt noch was Besseres ein. Am Abend schaute der Franz mit den Mama Fotoalben an. Das taten der Franz und die Mama gern. Beim Bilderanschauen kamen sie zu einem Foto. Auf dem waren die Urgroßmutter und die Urgroßtante von Franz. Die Urgroßmutter hatte ein weißes, langes Kleid an und einen Hut auf dem Kopf, einen riesigen Hut mit einer breiten Krempe. Ein Schleier war auf dem Hut und Schleifen und viele Rosen. Die Urgroßtante hatte auch ein weißes Kleid an und einen Hut auf dem Kopf. Der war noch größer als der Hut von der Urgroßmutter. Lange Federn waren auf dem Hut und ein Band, so breit wie ein Schal, wehte vom Hut. Die Mama schaute das Foto an, sie seufzte und sagte, traumhafte Hüte haben die damals gehabt. Schade, dass es solche Hüte nicht mehr gibt. Da wusste der Franz, was er der Mama schenken konnte. Am nächsten Tag holte der Franz den riesigen Sombrero aus der Abstellkammer. Den hatte die Mama früher im Urlaub getragen. Weil er schon löchrig und ausgefranst war, mochte ihn die Mama nicht mehr. Der Franz trug den Hut heimlich in sein Zimmer. Dann sammelte er 2 Tage lang Material für den Muttertagshut. Er fand allerhand. Rote, weiße und blaue Schießbodenrosen, Seidenschleifen von Konfektschachteln, Spitzenborten von einem Unterrock, einen Rest Tüllgardine und einen karierten Seidenschal. Dazu schenkte ihm die Gabi noch einen erstklassigen Gamsbart, ein Büschel Fasanenfedern, eine Menge Zopfschleifen und einen ganzen Strauß Plastikblumen. 3 Abende lang arbeitete der Franz in seinem Zimmer am Muttertagshut. Die Zimmertür hatte er versperrt. 4 Tuben Kleber und 2 Rollen Isolierband verbrauchte er. 100-mal stach er sich beim Nähen in die Finger. Aber am Abend vor dem Muttertag um 9 Uhr war der Hut fertig. Es war ein Wunderwerk von einem Hut. Kein Futzerl von altem Strohhut war mehr zu sehen. Die Oberseite der Krempe war voll Schießbodenrosen, auf die Unterseite der Krempe war die Gardine genäht und die Zopfschleifen und die Borte vom Unterrock im Hutkopf steckten die Plastikblumen und der Gamsbart. Und hinten am Hut waren die Fasanenfedern und die Schleifen von den Konfektschachteln. Der Franz holte das Fotoalbum mit dem Bild von der Urgroßmutter und der Urgroßtante. Er verglich seinen Hut mit den fotografierten Hüten. Er war sehr stolz. Sein Hut war noch viel schöner als die Hüte auf dem Foto. Am Muttertagsmorgen wachte der Franz sehr früh auf. Er nahm den Hut und lief ins Schlafzimmer. Die Mama und der Papa schliefen noch. »Alles Schöne zum Muttertag«, rief der Franz. Die Mama drehte sich im Bett um, murmelte »Danke, Franz« und zog sich die Decke über den Kopf. »Schau doch mein Geschenk an«, brüllte der Franz. Er hielt der Mama den Hut hin und zog an der Decke. Die Mama streckte den Kopf aus der Decke und blinzelte. Sie gähnte und fragte, »Was ist denn das Hübsches?« »Ein Hut natürlich«, sagte der Franz. Die Mama bekam kugelrunde Augen. Der Franz dachte, man sieht ihr die Freude richtig an. Er rief, »Komm, steh auf, probier ihn!« Die Mama stieg aus dem Bett. Sie setzte sich auf den Hocker vor der Frisierkommode. Der Franz setzte den Hut auf. »Schön bist du damit«, sagte der Franz. Die Mama beschaute sich im Spiegel. »Kein Wort«, sagte sie. Der Franz dachte, die Freude hat ihr die Rede verschlagen. Vor lauter Glück ist sie stumm. Aber gleich darauf verschlug es auch dem Franz die Rede. Der Papa war nämlich aufgewacht. Und der saß nun im Bett und lachte. Ganz laut lachte er. Und an der Zimmertür stand der Josef und lachte auch. Auch ganz laut. Und beide, der Papa und der Josef, zeigten auf die Mama und kreischten, »Was hast du denn auf dem Kopf?« Der Papa hopste im Bett herum und lachte. Der Josef hopste an der Tür und lachte. Der Papa hielt sich den Bauch und kicherte, »Mir tut ja schon vor Lachen alles weh.« Der Josef hielt sich den Bauch und kicherte, »Ich mach mir noch vor Lachen in die Pyjamahose.« Da riss der Franz der Mama den Hut vom Kopf. Er rannte mit dem Hut in sein Zimmer und schmiss ihn unter das Bett. Er warf sich aufs Bett und weinte. So stark, dass das ganze Bett wackelte. Er weinte, bis keine Tränen mehr in ihm waren, bis er innen ganz trocken war. Dann schluchzte er nur noch. Und als er vom Schluchzen schon ganz schwach war, kam die Mama zu ihm. »Franz«, sagte sie, »kränk dich nicht. Der Hut ist spitze. Wirklich. Die beiden kennen sich bloß bei Hüten gar nicht aus.« »Das sagst du so«, piepste der Franz. »Aber nein, großes Ehrenwort«, sagte die Mama. »Dein Hut ist der schönste Hut der Welt.« Die Mama hob die rechte Hand und streckte den Zeigefinger und den Mittelfinger weg. »Ich beschwöre es«, sagte sie. »Bei deinem Augenlicht«, piepste der Franz. »Bei meinem Augenlicht«, sagte die Mama. Der Franz guckte, ob die Mama nicht vielleicht die zwei Finger überkreuzt hatte, denn dann gilt ein Schwur nicht. Aber die Schwurfinger der Mama waren kerzengerade, wie es sich für einen richtigen Schwur gehört. Da war der Franz glücklich. Er war so glücklich, dass er den ganzen Vormittag über sang. Sogar beim Mittagessen sang er vor sich hin, obwohl Singen mit vollem Mund eine anstrengende Sache ist. Nach dem Mittagessen sagte die Mama, »So, jetzt gehen wir spazieren.« Die Mama zog das neue Kostüm an, der Papa schlüpfte in die Lederjacke, der Josef in den Lodenjanker. »Franz, komm, wir sind schon alle fertig«, rief die Mama. Der Franz kam aus seinem Zimmer. Mit dem Muttertagshut kam er. »Mama, vergiss den Hut nicht«, sagte er. »Ich glaube, es weht zu starker Wind für den Hut, das hält er nicht aus«, sagte die Mama. »Mein Hut hält alles aus«, sagte der Franz. »Aber er ist doch eher ein Sommerhut«, sagte die Mama. »Die Sonne scheint, es ist heute ganz wie im Sommer«, sagte der Franz. »Aber der Hut ist doch mehr ein festlicher Hut«, sagte die Mama. »Muttertag ist ein Fest«, sagte der Franz. Da setzte die Mama den Hut auf. »Nein«, rief der Papa. »Nein«, rief der Josef. »Doch«, sagte die Mama. Der Papa zog die Lederjacke aus. »Ich hab Bauchweh«, sagte er. »Ich bleib besser zu Hause.« Der Josef zog den Lodenjanker aus. »Ich hab Kopfweh«, sagte er. »Ich bleib besser zu Hause.« So gingen die Mama und der Franz allein spazieren. Alle Leute auf der Straße schauten den Hut der Mama an. Manche Leute stolperten sogar, weil sie sich nach der Mama umdrehten und vor lauter Staunen vergaßen, die Füße zu heben. »Sie bewundern den Hut, Mama«, sagte der Franz. Die Mama war vor Freude über die viele Bewunderung ganz rot im Gesicht. Leider dauerte der Spaziergang nicht sehr lange. Der Mama tat plötzlich der rechte Fuß sehr weh. »Franz«, sagte sie, »der Schuh ist zu klein, er drückt an der Ferse, ich habe sicher eine Blase, eine riesige.« Darum gingen der Franz und die Mama wieder nach Hause. Die Mama ging sehr schnell, der Franz wunderte sich, dass man mit einer Fußblase so schnell laufen kann. Zu Hause schaute der Franz die rechte Ferse der Mama genau an. Von einer Blase war nichts zu sehen, aber manchmal tut ja auch etwas weh, was man nicht sehen kann. Seither hat die Mama den Muttertagshut nicht mehr aufgehabt. Sie sagt, sie muss sich erst ein Kleid kaufen, das zum Hut gut passt. Ein wunder, wunder, wunderschönes Kleid. Aber solche Kleider sind sehr teuer. Die Mama sagt, sie muss für so ein Kleid lange sparen. Und der Franz überlegt schon, ob er der Mama zum Geburtstag vielleicht ein Kleid basteln soll. Und da sitzt er auf dem Bild, das kannst du natürlich jetzt nicht sehen, und denkt sich ein tolles Kleid. Ob das der Mama gefällt? Tja, das wissen wir nicht. Zu Ende.